WDR 5. Neugier genügt. Dies ist eine Ballade von den großen Gefühlen. Hass und Liebe, Angst und Mordlust, Mitgefühl und Abscheu. Gleichsam ist dies die Ballade von einem ziemlich kleinen Tier. Die Menschheit kennt es schon lange, spätestens seit den Tagen des Römischen Reichs. Das Tier lebt mit Vorliebe da, wo der Mensch auch lebt. Es mag die gleichen Dinge wie wir, Geselligkeit, Familie und viel abwechslungsreiches Essen. Das Tier ist gewitzt und teamorientiert, anpassungsfähig und zäh. Es ist ein Säuger mit weichem Fell und Knopfaugen. Und trotzdem haben viele, ach was die meisten Menschen, ein völlig verkorkstes Verhältnis zu ihm. Das ist eigentlich Wut und ich unternehme auch alles, um das zu beseitigen. Ich meine, wir sind sehr wachsam. Denn das Gefühl, dass überall so ein Tier gewesen ist, also das wird einem dann sowas von eklig. Da muss man also erstmal wirklich wieder Klarschiff machen. Ja, es kommt schon regelmäßig vor, dass sich Leute melden, die ein Problem mit einem Rattenbefall haben. Also eigentlich haben wir täglich Einsätze gegen Ratten. Was aber auch oftmals vorsorgliche Bekämpfungsmaßnahmen sind. Wir alle wissen es. In den Abwasserrohren und U-Bahn-Schächten unserer Städte sitzen die Ratten. Zu Hunderttausenden, vielleicht auch zu Millionen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch genau, warum. Wir denken nur nicht gern an das unsichtbare Reich unter dem Erdboden, an die verschleimten, verpilzten Kanäle und stinkenden Tunnel, an die Tonnen von Essensabfällen und sonstigen Herrlichkeiten, die wir selbst jeden Tag in die Kanalisation schwemmen. Die Begegnung mit der Ratte in freier Wildbahn erinnert uns daran, dass jene Unterwelt trotz des Unbehagens weiter existiert, dass sie bewohnt ist und sich gefühlt jederzeit gegen uns wenden kann. Für manche Leute reicht es schon, wenn sie so einen Nager des Nachts unvermittelt auf einem Gulligitter erblicken. Andere schockt der Vierbeiner erst dort, wo sie ihn sicher nicht erwarten. Die Abflussrohre, da ist ja auch kein Wasser drin. Die Tiere können hochkommen und kommen dann zwischen Klobrille und Deckel raus in den Wohnbereich des Menschen. Ja, ganz richtig gehört. In deutschen Badezimmern kriechen Ratten aus der Sanitärkeramik. Das kann auch im vierten Stock vorkommen und ist nicht einmal selten. Diese Information sollte man vielleicht eine Sekunde sacken lassen. Die aufwühlende Auskunft stammt von Ursula Bender und die muss es wissen, denn sie leitet nicht nur die Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsstelle vom Gesundheitsamt der Stadt Köln, sondern sie war viele Jahre lang selbst Schädlingsbekämpferin. Ich habe das auch schon mal in einer alten Wohnung gesehen, wo man eine alte Dame wirklich für fast verrückt erklärt hat, weil die gesagt hat, da kommt immer eine Maus aus ihrer Toilette und das war eine ganz dünne Klobrille mit Deckel und die Dame hat ihr Essen auf Rädern bekommen und hat dann auch, weil es zu viel war, immer entsorgt und ich mache die Toilettentür auf und zwischen Klobrille und Deckel kam der Kopf raus. Die hat sich natürlich erschrocken, weil die ja auch scheu sind und ist dann direkt wieder in der Toilette verschwunden. Das Tier war freilich keine Maus, sondern man ahnt es, eine Ratte. Wer dieses Szenario in der eigenen Nasszelle nicht erleiden möchte, hat anderthalb Möglichkeiten, sich zu schützen. Die halbe Möglichkeit besteht darin, nie wieder Essen in den Lokus zu kippen. Das ist insofern nur eine halbe Option, weil es ja sein kann, dass der Vorbewohner weniger vernünftig war und die Rohre längst total verfettet und verkleistert sind, woraufhin die Ratten noch lange Freude darin haben. Sie finden so nicht nur Nahrung, sondern auch guten Halt. Die andere echte Möglichkeit heißt in diesem speziellen Fall überraschenderweise nicht Gift. Man kann in der Toilette nichts reintun an Ködern. Man kann lediglich eine Rückschlagklappe einbauen in dem Hausanschluss oder es gibt mittlerweile auch solche Klappen, die man in der Toilette einbauen kann, dass alles rausgeht, aber nichts zurückkommen kann. Aber es ist nicht unbedingt erforderlich, wenn man sich halt eben dran hält und keine Essensreste, die die Tiere anlocken, in der Toilette entsorgt. Ursula Bender war begeistert, als Ende 2013 in ganz Köln riesige Plakate mit einer Ratte geklebt wurden, die sich für das viele Essen bedankt. Bewusstsein für die Zusammenhänge zu schaffen, sei immer eine gute Idee, findet die Schädlingsbekämpferin. Zur selben Zeit unkte das Boulevardblatt Express, pro Bürger gebe es 3 Ratten in Köln. Das sei nun aber wirklich Quatsch, versichert die Fachfrau. Also man sagt doch, ja, wir haben eine Rattenplage. Wir haben keine Rattenplage in Köln. Es ist manchmal mehr, manchmal weniger. Und die Problematik ist nicht so, wie sie immer aufgepustet wird. Wie viele Ratten genau unter dem Dom und allen Straßen rundherum leben, weiß auch die Leiterin der Schädlingsbekämpfungsstelle nicht. Niemand weiß es. Und andere Städte wie Hamburg oder New York können ebenfalls keine Zahlen bieten. Sie sprechen aber offiziell von einer Rattenplage. Was die Experten vor Ort immerhin haben, sind Erkenntnisse über das gesundheitliche Gefahrenpotenzial der haarigen Säuger. Und siehe da, das Klischee entspricht der Wahrheit. Ratten sind Keimschleudern. In New York fand man Exemplare, die mit dem Ebola-verwandten Hantavirus belastet waren. In verschiedenen deutschen Städten wurden multiresistente Keime bei Ratten festgestellt. Und was sonst noch? Die übertragen natürlich Salmonellen, Leptospirosen. Das ist eine Gruppe von Infektionskrankheiten, die grippeartige Symptome hervorrufen und mit hartnäckigem Fieber einhergehen. Die können auch als Zwischenwirte agieren, zum Beispiel für Borreliose, also die zeckenübertragende Krankheiten. Es gibt verschiedene Sachen, die übertragen werden von ihnen. Dr. Alexander Sliver ist Kurator im Kölner Zoo. Ratten sind für ihn erstmal genauso okay wie alle anderen Tiere. Man ist ja nicht umsonst Zoologe und betrachtet und beschreibt die Fauna mit neutralem Interesse, auf dass die aufgeregte Mehrheit da draußen ein paar nüchterne, unvoreingenommene Tatsachen erfahre. Zum Beispiel, dass das Tier, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist, mit vollständigem Namen Rattus norvegicus heißt. Im Deutschen wird daraus die Wanderratte. Seit dem 18. Jahrhundert bevölkert sie unseren Lebensraum in Europa und verdrängt allmählich ihre Vorgängerin. Die Hausratte, die früher in vielen deutschen Kornspeichern zu finden war und eher wie eine große dunkle Maus aussieht, ist inzwischen eine bedrohte Art. Wieder was gelernt. Und hier kommt die Antwort des gut Informierten auf die verbreitete Vorstellung, dass jene Wanderratten dreckige, brutale Biester sind, die wahllos alles anspringen und beißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Ratten sind eigentlich sehr intelligente und soziale Wesen und sie sind natürlich über inzwischen Jahrhunderte bei uns selektiert auszuweichen. Und wenn sie entdeckt wird und nicht mehr fliehen kann, dann wehrt sie sich natürlich. Deswegen kommt auch dieses Image. Und natürlich dieses dreckige, schmutzige ist natürlich logischerweise, weil wir unsere Kanalisation nicht perfekt sauber halten. Trotzdem sind Ratten, also auch diese Wanderratte, sehr reinliche Tiere. Also die verschmutzen zum Beispiel nicht ihre Lager. Sie haben also feste Kotplätze, während zum Beispiel Mäuse überall hinkötteln. Die Ratte macht also weniger Schmutz, als gemeinhin angenommen wird. Und sie hält vor allen Dingen mehr Unappetitliches aus, als man sich vorstellen möchte. Wir erinnern uns, Kanalisation. Wanderratte ist sehr anpassungsfähig, hat sich natürlich an diese Keimbelastung angepasst. Man muss immer wieder sagen, sie haben eine sehr kurze Generationsfolge. Das heißt also, nur die Tiere kommen durch, die das aushalten. Bis zu 500 Gramm kann eine männliche Ratte schwer werden. Das ist zwar beeindruckend, Alexander Sliver legt aber trotzdem Wert auf die Feststellung, dass wir uns nicht davor zu fürchten brauchen, dass diese starken, widerstandsfähigen, flexiblen Tierchen eines Tages die Weltherrschaft übernehmen. Es gibt tatsächlich auch sogenannte endemische Rattenarten, das heißt, die kommen nur auf bestimmten Inseln vor und diese sind selbst schon bereits vom Menschen ausgerottet worden. Also ich glaube, auf den Weihnachtsinseln nahe Australien sind 2 Ratten ausgestorben. Und man sollte also mit Ausnahme wirklich unserer Wanderratte, der es prächtig geht, nicht glauben, dass Ratten überall perfekt angepasst werden. Dafür sind sie beinahe überall unbeliebt. Das schlägt sich sogar in der Sprache nieder. Im Deutschen gibt es die Redewendung vom Rattenschwanz an Problemen. Das dürfte darauf anspielen, dass der Schwanz des Vierbeiners fast genauso lang ist wie der eigentliche Körper. Ein enormes Gerät. Außerdem ist der Schwanz dick und meist blassrosa, wie ein riesiger Wurm oder Egel. Viele Betrachter gruseln sich ziemlich davor. Des Weiteren wird der Ratte vorgehalten, sie verlasse das sinkende Schiff. Das tut sie übrigens wirklich. Sie hat hervorragende Instinkte und kann ausgezeichnet schwimmen. Warum das verwerflich ist, verrät der Volksmund nicht. Man kennt auch die Formulierung von der miesen Ratte, die dem Tier den Charakter eines feigen Verräters unterstellt. Das ist für den Zoologen Alexander Sliver nicht nachzuvollziehen. Er würde eher das Gegenteil sagen. Tapfere, wackere Ratte. Es gibt sogenannte Vorkoster in einem Rattenclan. Die opfern sich sozusagen auf für den Clan und kosten was von einem neuen Nahrungsmittel, das auch giftig sein kann. Und die anderen Rattenmitglieder beobachten das genau. Und wenn natürlich die irgendwelche Anzeigen einer Vergiftung zeigen, dann meidet das gesamte Rattenrudel diese neue Nahrungsbasis. Und das ist schon eindeutig ein Beweis, dass die also aufgrund von Ratio beobachten und auch verarbeiten, das dann genau entscheiden können, ob etwas schädlich ist oder nicht. Das ist schon eine höhere Gedächtnisleistung. Für die Ratten sind ihre gut funktionierenden Gehirne und ihr komplexes Verhalten nicht nur von Vorteil. Die Wissenschaft züchtet Millionen Laborratten im Jahr, weltweit. Die Nager sind immerhin Wirbeltiere, Säugetiere, Allesfresser. Genau wie wir. Für unzählige Versuche haben sie deshalb im Lauf der Jahrzehnte hergehalten. und das Morden geht weiter. Es gibt sogar Standardtests, die man nutzt für jedes Medikament, jedes Gift. Die LD50, also die letale Dosis 50, das heißt, 50% der Tiere sterben innerhalb eines gewissen Zeitraums mit einer bestimmten Dosis. Diese Gifte sind ja auch normalerweise für uns dann schädlich oder günstig, deswegen entwickeln wir sie ja. Und da ist die Ratte absolut unser Freund. Wir nutzen sie dafür. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es gibt Menschen, die der Ratte nicht ans Leder wollen, sich nicht von ihr bedroht fühlen und sich schon gar nicht vor ihr ekeln. So jemand ist Ulrike. Schon als Kind hat sie sich für Mäuse und später auch für Ratten begeistert. Heute ist sie, und sie sagt das nicht ohne Stolz, private Rattenzüchterin. Aus Liebe und Überzeugung und ursprünglich aufgrund eines Zufalls. Sommer 2006 kam ich vom Rhein mit meinen Kindern nach Hause und dann kam mir ein Bekannter entgegen, so ganz hilflos guckend mit so einem kleinen Bündel in der Hand und meinte, ich habe eine kleine Maus gefunden, eine nackte Maus. Und dann gucke ich, das ist aber eine kleine Ratte. Also ich habe es irgendwie direkt erkannt und ich habe sie dann mitgenommen. Das war Wilma, die habe ich erfolgreich großgezogen. Ein ganz, ganz super liebes, tolles Tier, obwohl es eine Wilde war. Im zärtlichen Gedenken an Wilma heißt ihre Zucht Wilmania. 30 bis 40 Ratten hat Ulrike normalerweise in ihrer Wohnung. Sie lebt und züchtet in einer Mehrfamilienhaussiedlung am Stadtrand von Köln. Ulrike hat viele Nachbarn, von denen allerdings keiner je Anlass hatte, sich über die Ratten zu beklagen. 2 bis 3 Jahre Lebenserwartung werden jedem dieser Nager zugetraut. Ulrike nennt ihre Tiere Farbratten. Erstens, weil sich das ihrer Meinung nach für Unbeteiligte besser anhört als Wanderratte. Und zweitens, weil darin schon anklingt, dass es nach Ulrikes Schätzung mindestens 40 verschiedene Farbschläge gibt. Zum Beispiel? Mink, russisch-blau, englisch-blau und dann gibt es daraus Varianten. Dann gibt es die schwarzen, die wildfarbenen. Wildfarben nennt sich Agouti. Dann gibt es da noch zig Abarten mit roten Augen, mit schwarzen Augen. Siamratten gab es früher nur mit roten Augen, mittlerweile gibt es die mit schwarzen Augen. Also da ist die Genetik schon ziemlich umfassend. Die metallenen Rattenkäfige füllen eine Wohnzimmerecke in Ulrikes Wohnung von oben bis unten. Sie stehen in 4 Etagen übereinander gestapelt und sind im Inneren teilweise über kleine Treppen miteinander verbunden. So können die Tiere in Bewegung bleiben, wenn sie wollen. Wer Ulrike und ihre Ratten besucht, kann feststellen, dass die Vierbeiner nicht geruchsneutral sind. Zum einen riecht natürlich jene spezifische Ecke im Käfig, die der Rattenclan zum Gemeinschaftsklo erkoren hat. Das bleibt nicht aus. Aber auch die Nager selbst verströmen ein Spezialodeur. Ein bisschen wie milder Ziegenkäse mit einer Prise Hamster. Und apropos Ziegenkäse, als Nahrung akzeptieren die Ratten so ziemlich alles, was in der Menschenküche übrig bleibt. Zutraulich sind die Viecherchen auch noch. Wenn man die Käfigtür öffnet und die flache Hand anbietet, kann es sein, dass sie zart mit den Vorderzähnen über die Haut des Handbesitzers kämmen. Das sei als freundliche Körperpflege gemeint, erklärt Ulrike. Sogar der lange, von vielen als abstoßend empfundene Schwanz der Ratten ist wider Erwarten gar nicht kalt und nackt, sondern fühlt sich warm und wie beflockt an. Das stimmt, da sind leichte Härchen drauf. Also wenn man gegen den Strich geht, dann merkt man auch den Widerstand. Jo. Die Tiere, die bei Ulrike geboren werden, gibt sie später unentgeltlich ab. Sie prüft aber jeweils in einem Gespräch, ob der Interessent sich mit den Haltungsbedingungen auskennt. An Bewerbern mangelt es nicht. Ulrike wird die Nachwuchsnager ohne Mühe an Tierfreunde im Allgemeinen und Rattenfans im Besonderen los. Die Züchterin kennt ihre pelzigen Mitbewohner mit Namen, protokolliert Charaktereigenschaften und entscheidet mit viel Sorgfalt, welche Exemplare sie miteinander verpaart. Gesellig sollen die neuen Generationen sein, robust, gut gewachsen und natürlich schön gefärbt. Die Gelegenheit zum Genemixen ergibt sich häufig. Ratten werden schon nach 2 Monaten geschlechtsreif. Die Weibchen können unter günstigen Bedingungen 12-mal im Jahr werfen. Im Schnitt werden pro Wurf 8 bis 9 Junge geboren. Das weiß Ulrike bei aller Zuneigung dann aber doch zu verhindern. Sie vermehrt ihre Tiere plan- und maßvoll und fühlt sich in der Pflicht, wenn eine ihrer Rettinnen unter der Geburt Schwierigkeiten bekommt. Das ist bereits vorgekommen. In dem Fall, da waren schon einige Welpen da. Und dann habe ich aber gefühlt, dass da noch ein dicker Knubbel im Bauch ist. Und sie hatte auch gesträubtes Fell und keinen guten Eindruck gemacht. Ja, dann alles eingepackt, ab zum Tierarzt. Und ja, dann hat der Kaiserschnitt gemacht. Sie hat das auch sehr gut überstanden. Und Ursache waren 2 verklebte Welpen. Die waren auch nicht überlebensfähig. Also ein Welpe ist noch rausgekommen, der überlebt hat. Die Sache ist nur, Das Schwierige bei dem Kaiserschnitt ist, dass die Rettin danach so K.O. ist, dass die nicht mehr säugen können. Und zum Glück hatte ich aber einen parallelen Wurf, einen Zweitwurf. Ich setze auch meistens genau aus dem Grund zwei Würfe an. Alles, was klein ist, wird angenommen. Also man kann den so ein Eichhörnchenbaby unterlegen. Für die Rattenzüchterin ist das naturgemäß ein anrührendes Szenario. Doch nur 10 Kilometer von Ulrikes Nagerparadies entfernt wohnt ein Ehepaar, das beim Gedanken an kuschelige Rattennester fliegende Hitze bekommt. Hans-Gerrit und Marianne von Stockhausen haben vor 2 Jahren etwas erlebt, das selbst ausgewiesene Rattenliebhaber wohl nur mäßig begeistert hätte. Wir haben einen längeren Urlaub gemacht, das heißt, wir waren 8 Wochen auf dem Jakobsweg und in diesen 8 Wochen hat unser Haus leer gestanden. Und das haben die Ratten wohl erkannt und haben sich durch die Kanalisation bis zu dem Dachboden rauf durchgearbeitet. Im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass die Ratten diese Lüftungsrohre oben als Ausgang benutzt haben und sich oben auf dem Boden getummelt haben. Das wird man irgendwo auch nicht los. Also wenn ich darüber erzähle, dann kriege ich feuchte Hände und dann kribbelt es mir den Rücken hoch. Das war eine solche Horrorgeschichte. Das vergisst man nicht. Und dieser schöne Boden, den wir so gemocht haben, der ist einem wirklich dadurch verleidet. Fast ein bisschen unheimlich an der Geschichte der von Stockhausens ist dies. Keiner von ihnen hat je eine Ratte auf dem Dachboden zu sehen bekommen. Das Ehepaar hat zwar eine gut gefüllte Exkrementenmulde in der Plastikumhüllung eines alten Schlittens gefunden, die beiden haben auch zernagtes Isolationsmaterial entdeckt und nachts unzählige kleine Pfoten über ihren Köpfen herumtrippeln gehört. Der Rattenclan muss groß gewesen sein und trotzdem ist er unsichtbar geblieben. Die Sache lag somit komplizierter als ein vorausgegangener Zwischenfall, bei dem Hans-Gerrit von Stockhausen einst eine Ratte im Garten aufgespürt hatte. Der habe er einfach mit einer Schaufel gezeigt, was er von ihr gehalten habe, erzählt er. Das Gekreische der Ratte war also sehr, sehr laut. Die versuchen dann ihre Mitschwestern, Brüdern, ich weiß nicht, zu warnen und das hält auch ab. Deshalb aus meiner Kindheit weiß ich, wenn die Bauern früher zu viele Ratten hatten, dann haben sie so eine Ratte mit Öl übergossen, haben die angezündet und dann haben sie die Ratte in das Rattenloch oder in das Nest laufen lassen, schreiend, und dann hatten die wieder für eine gewisse Zeit Ruhe. Heute verbietet das Gesetz bei Strafe, einem Tier unnötig Leid zuzufügen. Also haben die von Stockhausens den Kammerjäger gerufen. Das Problem ist nun seit einiger Zeit gelöst. Die von Stockhausens haben dem Schädlingsbekämpfer bei der Wahl der professionellen Mittel freie Hand gelassen. Das machen nicht alle Hausbesitzer so. Es gibt immer wieder mal das Problem, dass Leute sagen, man sollte doch mit Lebendfallen arbeiten und sowas. Das ist finanziell fast für den Kunden nicht tragbar. Wenn ich jetzt sage, ich stelle Lebendfallen auf und muss die laut Tierschutzgesetz jetzt 2-mal am Tag mindestens überprüfen, ob denn da ein Tier drin ist, weil ich muss es ja wieder freilassen, sonst quäle ich es ja wirklich. Das ist finanziell ja fast gar nicht zu bewerkstelligen, dann besonders nicht für Privatleute. Soll ich denen jetzt erzählen, dass ich also jetzt eine Woche lang jeden Tag kommen muss, 2-mal? Wolfgang Temp ist Schädlingsbekämpfer und Inhaber eines alteingesessenen Kölner Fachbetriebs. Er kennt die Vorschläge von Tierschützern zum Thema unblutige Rattenvergraulung seit langem. Er glaubt nur nicht daran. Manche sagen zum Beispiel, mit Ultraschall ließen sich die pelzigen Eindringlinge abschrecken. Wolfgang Temp hat es versucht und fand es nicht wirksam. Stattdessen arbeitet er, genau wie die ganze Branche, mit sogenannten Antikoagulantien. Die Gerinnungshemmer wirken erst nach Tagen und führen dazu, dass die Ratte innerlich verblutet. Es gibt keinen Weg, diese Tatsache zu beschönigen. Ursula Bender von der Kölner Schädlingsbekämpfungsstelle glaubt dennoch, dass die Mittel schonender sind als frühere Tötungsmethoden. Also es gab Schlagfallen, die halt eben nicht so fest waren, dass die Tiere dann nur mit dem Bein reingekommen sind. Also das sind so Sachen, man darf die Tiere keinem Stress aussetzen. Und bei diesen Blutgerinnungshemmern ist es halt eben so, dass die Tiere schmerzfrei verenden. In seiner kleinen Produktionshalle setzt Schädlingsbekämpfer Wolfgang Temp die Köderboxen selbst zusammen. Am Nachmittag ist ein Einsatz am Außengelände einer Großbäckerei geplant. Die Boxen sind 40 cm lang, quaderförmig und aus Metall. An beiden Enden gibt es je ein Loch mit etwa 5 cm Durchmesser. Der Köder kann als Päckchen mit Pastenfüllung, als loser Schüttköder oder als Block in unterschiedlichen Größen daherkommen. Er riecht fruchtig oder schokoladig, jedenfalls kein bisschen gefährlich. Jetzt könnte man ja sagen, das riecht ja schon angenehm, dass man dann wieder dazu verleitet wird oder Kinder dazu verleitet, wenn das vielleicht zu sich zu nehmen. Heutzutage sind da Mittel enthalten, das sind Bitterstoffe, dass das eben sofort, wenn man es im Mund hat, so bitter ist, dass man es wieder ausspuckt. Man sagt, dass die Schadnager diesen Stoff nicht bemerken. Und natürlich merken sie auch nicht, dass Wolfgang Temp sich gerade auf den Weg macht, um ihnen das Verderben zu servieren. 50 Köderstationen liegen in den Büschen und direkt am Gebäude des Großbäckers. Alle werden kontrolliert, gegebenenfalls ersetzt oder zumindest bei Bedarf neu befüllt. Und das einmal die Woche. Gerade weil Wolfgang Temp und seine Mitarbeiter hier ständig zu tun haben, sind die Firmenfahrzeuge nicht mit aufschlussreicher Werbung beschriftet. In Deutschland ist man immer dazu geneigt, wenn der Schädlingsbekämpfer kommt, es immer als Negativum anzusehen. Also ich habe auch ganz viele private Kunden besonders, die immer fragen, ob wir auch neutrale Fahrzeuge haben und so, weil sie nicht möchten, dass die Nachbarschaft sieht, dass da der Schädlingsbekämpfer kommt. So schließt sich der Kreis der Emotionen mit einer besonders unangenehmen Scham. Und da der Mensch seine Gewohnheiten genauso wenig ändern wird wie die Ratte, dürfen wir uns darauf verlassen, dass unsere Städte auch weiterhin erfüllt sein werden. Von all den großen Gefühlen um ein ziemlich kleines Tier. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.